einen Zweck. Und sollte es einen Morgen geben, gerade ist er sehr weit weg. Schweiß und Tränen, Küsse, Schreie, jeder Blick ging viel zu tief. Weg mit den Gefühlen, alles passt, nur eine Kleinigkeit läuft schief. Was ist erlaubt, wo gehen wir hin? Was, wenn wir fliehen und uns verlieren? Genieß das Feeling, lass dich schreien, lass dich durch nichts mehr irritieren. Spürst du die Hitze, das Gefühl, wenn wir verschmelzen? Im Rausch ein schwerer